Vom Ladoger See im Norden zogen wir durch Eis und Schnee zu Staria Rusas Mauern am verfluchten Ilmensee. Zu Staria Rusas Mauern am verfluchten Ilmensee. Partisanen ringsum lauern, nachts klingt krätzend die Ure. In Staria Rusas Mauern am verfluchten Ilmensee. In Staria Rusas Mauern am verfluchten Ilmensee. 40 Grad im Schatten setzt sogar den Stuhlgang matt. Wenn wir das in Frankreich hatten, fand der Krieg im Sande statt. Wenn wir das in Frankreich hatten, fand der Krieg im Sande statt. Schöne Frauen, rote Rosen, Nachtlokale sind uns fremd. Aber Läuse und Franzosen und die Wanzen jeder kennt. Aber Läuse und Franzosen und die Wanzen jeder kennt. Nachts die Sowjets kaffern ballern und entwickelt die Artillerie. Unsere Feldpost ist verschollen, Heimaturlaub gibt es nie. Unsere Feldpost ist verschollen, Heimaturlaub gibt es nie. Mag der Krieg noch 10 Jahre dauern, wir halten durch bei Eis und Schnee. Um Staria Rusas Mauern am verfluchten Ilmensee. Um Staria Rusas Mauern am verfluchten Ilmensee.